Ich warte, bis es dunkel ist. Dann fass ich an die nasse Haut. Verrate mich nicht, du siehst und ich steh brückelbrett. Hör auf zu schreien und werde ich nicht, wann die Haus auseinanderbricht.